Gut. Wir gehen über zu auf den Wegen des Lebens. Oh, jetzt wollte ich, wir hatten den Prolog und jetzt dachte ich, wir gehen über zu Kapitel 1, aber es gibt noch einen Text namens Inhalt. Na gut, okay, dann ist das so. Also, Inhalt. Hinweis, Doppelpunkt. Safe Sex ist wichtig. Bedenkt, dass es sich hierbei um eine Geschichte handelt. Wären wir nicht darauf gekommen, es sind Buchstaben zusammengesetzt in einem Buch für die Wahnsinnigen, die sich tatsächlich das bei Amazon bestellt und ins Regal gestellt haben. Was sagt ihr zu eurer Verteidigung, wenn euch Menschen besuchen? Ihr solltet im realen Leben immer geschützt Sex haben. Es gibt viele Krankheiten, nicht wenige beeinträchtigen ganzes restliches Leben. Kondome schützt auch zusätzlich vor ungewollter Schwangerschaft, den auch die Pille, Spritze, Spirale oder andere Verhütungsmittel sind nicht zu 100% safe. Ich kann dir sagen, was zu 100% safe ist, einfach mit dir auf jeden Fall schon mal keinen Sex haben. Keine Sorge, Rainer, du wirst schon nicht schwanger. Aus mehreren Gründen. Es kommen in dieser Geschichte nur keine Kondome vor, weil es meist sehr schnell geht und den Ablauf in der Geschichte dämpfen und dadurch die Erregung schwächen würde, wenn man aus dem Nichts ein Kondom herholt. Dazu möchte ich sagen, die sind doch am Anfang in seinem Haus. Da hätte man natürlich ein Kondom herholen können, man hätte das auch erotisch darstellen können, wenn man entsprechende Fähigkeiten besitzt, die Rainer nicht besitzt. Aber ja, gut. Das ist auch ein bisschen viel verlangt jetzt. Außerdem wird das aber auch noch zur Sprache kommen, bitte nicht. Wir haben doch das Thema jetzt schon. Gegen Ende des Buches. Da bringt es bestimmt ganz viel. Seid also immer vorsichtig und schützt euch. In einer Geschichte keinen Schutz zu nutzen, hat nur so weit Auswirkungen, wie der Schriftsteller es zulässt. Eine Geschichte ist nicht die Realität. Ich bin verblüfft, dass du das weißt, Rainer. Ha, jetzt Kapitel 1. Seine erste Frau. Es ist heiß und gerade deshalb sitzt Rainer nur mit einem Shirt am PC. Das heißt T-Shirter. Normalerweise mag er es nicht, halbnackt herumzusitzen. Nee, kennt man nicht von ihm. Aber bei 35 Grad im Schatten war ihm jede Abkühlung willkommen. Besonders da sein Arbeitszimmer, in dem er saß, direkt unter dem Dach war und das alte Haus keine besonders gute Isolierung bot. Deswegen war es konsequent, noch mehr davon zu zerstören. In der Tat, ja. So kann man das auch sehen. Gerade war eine frische Brise am Wehen, die ist da bestimmt reingelockt worden. Und da sämtliche Fenster kaputt gemettelt waren und Türen offen waren, konnte er die Abkühlung genesen. Ich weiß nicht, wann ich hiervon genesen werde. Er hatte den Kopf zurückgelegt und die Augen geschlossen. Er brauchte eine kleine Pause. Es war angenehm, die Vögel waren zu hören und es war außer dem Wind in den Blättern nur das Gezwitscher zu hören. Ein guter Tag. Punkt. Ja, das. Nee. Sonntag mochte er sowieso besonders gerne. Nicht, dass er nicht genug Arbeit hatte. Als Schriftsteller war man bei jeder Gelegenheit am Schreiben. Du eine dumme Kackscheiße. Das Piepsen seines Handys ließ die Stille aber schnell Vergangenheit sein. Da war keine Stille, da war der Wind und die Vögel und das Gezwitscher. Er schlug die Augen auf. Ohne seine Position zu verändern, nahm er das Telefon vom Schreibtisch und drückte auf Annehmen. Hallo? Hi Rainer, war cool gestern, was machst du heute noch? So begrüße ich auch immer Freunde direkt am Telefon. Ich hatte eigentlich vor, mein Buch weiterzuschreiben. Und nachdem ihr mich gestern entführt habt, konnte ich es nicht fertig schreiben. Penner. Was für Arschlöcher. Wir dich entführt? Der war gut. Ich bin jedenfalls fast fertig und mein Verleger meinte, er will einen Abgabetermin haben. Da wollte ich schauen, bis wann ich fertig bin. Genau, das ist so, Verleger sagen hier, du hast eine Deadline, aber dann guckt man erstmal, wann man fertig ist. So. Und sagt dem dann du? Nee. Deadline, Schade, dann hast du vermutlich keine Zeit, dich heute Abend zu treffen. Nein, eigentlich nicht. Er überlegte kurz. Wart mal. Hast du noch was zum Grillen zu Hause? Es wurde still in der Leitung. Dann hörte man ein Geräusch, als ob eine Tür aufging. Ja, ein wenig. Warum? Ach, nur so. Ich wollte, solange es noch so warm ist, eine kleine Grillparty geben. Der Pool ist ja auch noch warm. Da könnte man sich schön abkühlen. Er überlegte wieder. Er hätte Sophie einladen können, dazu Mike und vielleicht noch Hans. Sag mal, wie kommst du mittlerweile mit Mike klar? Naja, es geht. Wir vertragen uns wieder, obwohl es immer noch unangenehm ist, ihn zu sehen nach unserer Trennung. Ja, Rainer, so läuft das nach Trennungen. Passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Vor allem, wenn die alle zum Fucken kommen. Das ist okay. Verstehe. Ich würde dich, Mike, Hans und Sophie einladen heute Abend zum Grillen. Ich habe ein bisschen Angst um Sophie, ist die einzige Frau in dem Pulk. Also, ich meine, die kommen ja alle nicht. Also, im doppelten Sinne, ne? Aber ich bin schon ziemlich froh, deswegen. Einfach rein um Sophies Willen. Das heißt, falls du Lust hast, klar, ich organisiere das. Du musst ja noch arbeiten. Ciao! Es gab ein Besetzzeichen. Johann hatte aufgelegt. Er schüttelte den Kopf. Wen es ums Feiern ging, konnte niemand Johann aufhalten. Er grinste und erinnerte sich, als er ihm versucht hatte, ihm eine Geburtstagsparty zu schmeißen. Tja, Johann ist eben einfach Johann. Tja, all diese Sätze sind halt einfach überflüssig. Aber jetzt hatte er keine Uhrzeit. Er überlegte kurz. Egal. Johann würde ihn sicher anrufen oder zumindest eine Nachricht schreiben, wann sie auftauchen würden. Kurz dachte er an Sophie. Er kannte sie schon, seit sie Kinder waren. Arme Sophie. Unmotiviert sah er auf den Bildschirm und machte sich ans Schreiben. Ja, das scheint mir ziemlich realistisch. Es war 10:45. Noch er schätzte mindestens 5 Stunden, bis es zum Grillen würde er haben. Uff. Die Zeit verging und nach etwa 1 Stunde stellte er fest, dass er seit mehr als 10 Minuten den gleichen Satz wiederholt korrigiert hatte. Ganz, ganz brillanter Schriftsteller. Sein Handy machte einen Pieps, wobei das bei Rainer, also wenn der einen Satz anfängt, dann geht das noch, dann ist er in der Mitte, das verwirrt ihn schon. Wenn er am Ende des Satzes ist, dann weiß er nicht mehr, wie der Anfang gelautet hat. Deswegen kann das halt schon sein. Oder, was auch wahrscheinlich ist, er liest halt immer was anderes in dem Satz. Dann muss man ihn auch 10 Minuten lang korrigieren. Das ergibt Sinn, oder? Sein Handy machte einen Pieps. Mäuschen, mach mal Piep. Und er sah auf das Display. Das musste eine von Johann sein. Eine. Oh. Eine war's, Rainer. Pferde, Kaugummis. Sag mal, dass die ganze Klasse es verstehen kann, bitte. Er tippte darauf, dass sich das Display einschaltete. Er hatte recht, die Nachricht war von Jon. John. Wie auch immer. Hi, Reine. Sophie meinte, sie könne leider nicht, da sie morgen sehr früh im Kindergarten seien. Genau. Daran liegt's. Ganz sicher. da sie morgen sehr früh im Kindergarten sein muss. Mike kann auch nicht, weil er und seine Freundin am Dienstag in Urlaub fahren und deswegen morgen den ganzen Tage letzte Besorgungen machen müsse. Hans meinte allerdings, er wird gern kommen, könne aber erst ab 17 Uhr da sein. Ich selbst würde deswegen auch erst so kurz vorher kommen. Ist das in Ordnung oder verschieben wir es doch mal erst? Rainer war enttäuscht. Er wollte ja eigentlich nur wegen Sophie grillen. Aber dass sie morgen ja arbeiten müsse, hat er nicht bedacht. Ja, das ist schon klar. Dass du nicht bedenkst, dass andere Leute arbeiten müssen an einem Montag. Entsucht, tippte er eine Antwort. Du, lass es uns dann verschieben. Es macht keinen Sinn zu dritt. Doch. Ach, was auch immer. Außerdem, du musst doch auch arbeiten morgen, oder? Du weißt genau, was passiert, wenn nur du, Hans und ich zusammen grillen. Egal, wie wäre es nächste Woche? Dann kann ich selbst auch was zum Grillen besorgen. Ja, gehört sich halt auch so. Wir sehen uns ja auch am Mittwoch schon wieder für den Saunaabend. Ich wiederhole, Einen schönen Sonntag dir. PS, ich hoffe, du bist nicht sauer. Er schickte die Nachricht ab und enttäuscht. Er sah aus dem Fenster, es war immer noch heiß. Er war trotz der immer wieder aufkommenden Brise und der dürftigen Bekleidung nass geschwitzt. Das war Rainer ja nicht schwer, wie wir wissen. Er starrte wieder auf den Bildschirm, aber nach etwa 10 Minuten merkte er, dass es im Moment keinen Sinn hatte. Ein Moment, der sich stets wiederholt. Unablässig und unabänderlich. Es war wichtig, in diesem Beruf seine Grenzen zu kennen. Sonst konnte man ein wirklich gutes Buch schnell an die Wand fahren. Ja, ist es ganz wichtig, dass man die nicht zu viel überarbeitet. Das ist richtig kacke sonst. Er hörte ein Auto, das wohl vor seiner Einfahrt anhielt. Erst kurz darauf fuhr es weiter. Er seufzte. Normalerweise durfte hier niemand vorbeifahren, es sei denn, er sei Anwohner. Er speicherte das Dokument, stand auf, ging ins angrenzende Schlafzimmer, holte eine Decke und zwei Badetücher aus dem Schrank. Kurz überlegte er, eine Badehose mitzunehmen, aber da er jetzt ja doch alleine sein würde, verzichtete er darauf. Er ging ins Bad und duschte sich kurz, damit er nicht schmutzig war, wenn er in den Pool ging. Liebe geht kackduschen, ne? Grüße in die Kommentare. Ja, natürlich, also es liegt bestimmt daran, dass er nicht schmutzig in den Pool gehen will. Wo er doch auch schmutzig ins Bett geht und überhaupt überall hin. Aber ja, so wird's sein. Als er sauber war, ging er mit einem Badetuch, das bestimmt einen braunen Streifen hatte, um die Hüften und dem zweiten und der Ecke auf dem Arm in den Garten. Als er gerade die Treppen des Hauses unten war, hörte er wieder ein Auto vor dem Tor. Diesmal schien es aber nur langsamer zu werden. Er war froh, dass der Zaun und das Tor inzwischen blickdicht war. Allerdings ein teurer Spaß, das Tor mit Edelstahlplatten zu machen. Na, logisch. Ganz sicher doch. Hast du die selber zusammengeschweißt, Rainer? Als das Auto weiterfuhr, ging er achselzuckend hinter das Haus in den Garten. Dort setzte er sich kurz. Es ist unfassbar, dass da einfach Autos hin und her fahren, wo es dann auch noch andere Anwohner gibt. Frechheit. Dort setzte er sich kurz auf die Bank und genoss die Sonne. Kurz überlegte er sogar, ob er sich nicht eincremen und erst in die Sonne legen sollte. Er breitete die Decke aus und wollte sich schon hinlegen. Dann fiel ihm auf, dass die Sonnenklarin im Haus war. Er überlegte und beschloss dann, sich später zu sonnen. Er legte das Badetuch ab und stieg in den Pool. Es war einer von denen, die man auf gerader Oberfläche stellen musste. Das ist generell Ratsam, Rainer. Er hatte einen einzelnen breiten Ring, der mit Luft gefüllt war. Wen man dann das Wasre einfüllte, sorgte die Luft in dem Reifen dafür, dass er auftrieb. Jetzt der Rainer? Weil dann klingt es mehr nach Schwimmreifen. Und gab ihm so eine stabile Form. Warum wird uns beschrieben, wie ein Pool funktioniert? Mit einer Höhe von etwa einem Meter und einem Durchmesser von knapps 4 Metern. Knapps. Süß. Ja, knapps 4 Meter sind das. War es einer der größeren seiner Art. Zum darin schwimmen, aber wohl doch leider zu klein. Ja, die meisten Leute, die sich einen Pool kaufen, die wollen ernsthaft darin ihre Bahnen schwimmen. Kennt man. Rainer konnte kaum einen Schwimmzug machen. Wissen wir, Rainer. Aber es ist schön, dass du es uns nochmal bestätigst. Ist, glaube ich, besser, dass du kein Schwimmbad betrittst. Und war schon auf der anderen Seite. Im Sommer aber trotzdem eine schöne abzukühlen. Er stieg ins Wassre. Und trotz der Hitze war das Wassre noch angenehm kühl. Das Wessen im Wassre. Als er darin stand, war er kaum bis zur Hüfte im Wasser. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Also wegen dem Wasser, nicht wegen der Hüfte. Ne? Wegen dem Wassre. Er ging auf die Knie und tauchte dann kurz unter. Er ging auf die Knie und dann tauchte direkt unter. Aber der Pool ist 1 Meter hoch. Ja. Er genoss die Abkühlung, drehte sich um und ließ sich auf der Wasseroberfläche etwas treiben. Es war immer ein angenehmes Gefühl, sich so schwerelos zu fühlen. Ja, das ist dir sicher selten vergönnt. Und ich will ja gar nicht auf Leuten rumhacken, die dick sind, aber sorry, es ist ein Rainer, so. Er schloss die Augen und wegen dem Wasser hörte er nur undeutlich was. Ja, wie auch immer. Er hätte natürlich den Kopf etwas heben können, aber wozu? Es war schön, nur das Geräusch des Wassers zu lauschen. Blubbert es, weil Rainer in den Pool furzt, oder was meint er sonst? Nach einer Weile bemerkte er, dass jemand neben dem Pool stand. Ja, er hört nichts und hat die Augen geschlossen, aber er ist hochbegabt genug. Aber wer konnte das sein? Aus See, ein paar seiner Freunde hatte keine einen Schlüssele. Ein Schlüssele? Ich dachte, wir sind im Frankenländle. Oder einen Öffner für das Tor. Er hatte die Augen noch geschlossen und öffnete sie nur einen Spalt breit. Jemand schien sich an der Bank auszuziehen. Er musste in sich hineinlächeln. Das war unter Garantie Johann. Er musste wohl durchgekommen sein. Hätte er sich auch denken können. Er spürte, wie John, wie auch immer, in den Pool stieg und auf ihn zukam. Lächelnd sagte er, war ja klar, dass du trotzdem kommst. Natürlich. Bei so einem geilen Sack, Rainer, ist das klar, dass der Johann John trotzdem kommt. Na, natürlich, das, ja, klar. Aha. Er spürte, wie eine Hand an seinem Bein entlang strich und sich auf sein Glied zubewegte. Irgendwas an dieser Berührung stimmte nicht. Sie fühlte sich weicher, fast zärtlich an. Und der John, der prügelt darauf, oder? Also, ich meine, ach, egal. Als die Hand sein Glied umfasste, war die Hand kleiner und viel weicher als sonst. Okay, wir fassen zusammen. Der Johann John ist eher grobmotorisch veranlagt und hat schwierige Hände. Nur falls das irgendjemand nochmal wissen wollte. Falls jemand dem Jon auch einen Brief schreiben will oder so. Erschrocken öffnete er die Augen und starrte direkt in tiefgrüne Augen. Sein erster Gedanke war Sophie. Aber das konnte nicht stimmen. Also im Zweifelsfall, wenn ich jemandem in die Augen sehe und ich kenne eine Person schon länger, dann reicht es halt, in die Augen zu gucken. Und dann weiß ich, dass es nicht die Sophie ist. Ja. Aber bei Rainer muss das halt erst ein bisschen rendern. War Sophie, aber das konnte nicht stimmen. Zunächst einmal hätte sie ihm höchstens was an den Kopf geworfen, weil er nackt im Pool war. Das ist eine Frechheit, dass er auf seinem Grundstück in seinem Pool einfach nackt ist. Da hat die Sophie schon recht. Zweitens war diese Frau nicht rothaarig, sondern blond. Normale Menschen können Frauen am Gesicht unterscheiden, Rainer. Jetzt fiel ihm auf, dass sie außerdem lange Haare hatte. Es wird immer schlimmer. Er spürte, wie durch ihre Berührung und dann noch ihr nackter Anblick sein Glied hart wurde. Alles, was er herausbrachte, war Hi. Sie lächelte, und auch hier das erste Mal lächeln, ihn frech an. Und er spürte, wie ein Pulsieren. Hallöchen, da sind wir. Durch seinen Schwanz zuckte. Hallo. Ihre Stimme war leicht rau und erfahren. Wie klingt denn eine erfahrene Stimme? Nur Rainer kann sowas aus Stimmen raushören. Scheiße nochmal, was war hier los? Sie verstärkte ihren Griff um ihn und zick seine Vorhaut zurück. Seine blauer werdende Eichel kam zum Vorschein. Das klingt gesund. Na, die sieht ja lecker aus. Belastend. Sie senkte ihre Lippen auf ihn. Er erschreckte sich so sehr, dass er das Gleichgewicht verlor und unter Wasser tauchte. Dabei schluckte er ein wenig Wasser. Sie ließ ihn los. Und er versuchte hochzukommen. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass sie ihn loslässt, wenn er gerade unter Wasser taucht und ihn jetzt nicht so am Schwanz gepackt festhält, während er hilflos paddelnd im Wasser treibt. Wenn ich jemandem aus dem Wasser helfen will, dann ist es vielleicht hilfreicher, wenn ich ihn am Arm hochziehe und nicht am Pensi. Aber das ist auch nur meine Sicht der Dinge. Nach einem ordentlichen Schrecken und einigem Chlorwasser, das er schluckte, kam er schließlich auf die Knie. Schon wieder. Er rieb sich die Augen und paddelte mit einer Hand, damit er nicht wieder umkippte. Das ist nur ein Kackpool, nicht das Meer. Natürlich, es wäre leichter gewesen, ganz aufzustehen, aber dann würde ihn die Frau nackt sehen. Und dieses Poolwasser. Ist das so verdreckt einfach, dass sie deshalb ihn nicht nackt sehen kann? Weil es ist halt Wasser. Es ist durchsichtig. Also ich erkläre das nicht euch, ich erkläre das Rainer, weil es anscheinend notwendig ist. Aber das mit dem Dreck macht natürlich Sinn. Ergibt Sinn. Dass das zu dem Zeitpunkt keinen Sinn mehr machte, wurde ihm auch erst später klar. Ja, aber er meint hier, weil sie ihm schon am Pensi gepackt hatten, ihn ja schon gesehen hat, und das mit dem Wasser ist ihm trotzdem nicht klar. Egal. Als er wieder was sehen konnte, schaute er sich um. Ja, vorher ging es ja auch schlecht. Niemand war zu sehen. Er begriff nicht, was gerade passiert war. Hatte er nur geträumt? Aber die Berührung hatte er doch echt gespürt. Also, du das auseinanderhalten kannst. Plötzlich spürte er eine weitere Berührung, diesmal an seinem Rücken. Etwas Weiches drückte sich an seinen Rücken. Er spürte, wie die Frau ihre Hände links und rechts an seine Hüfte legte. Rainer, du hast nicht nur keinen Hals, du hast auch keine Hüfte. Er spürte einen Kuss auf seinen Hals. Da ist kein Hals. Grüße und Liebe gehen raus. Und wie die Hände auf seinen im Körper auf Wanderschaft gingen. Weiterhin viel Glück, dich nicht in Faltentäler zu verlaufen. Als sie sein Glied erreicht hatten, hat die Frau Arme aus Gummi, dass sie da komplett rumkommt? Und wie tief musste sie graben, um an den Pensi zu kommen? Als sie sein Glied erreicht hatten, umfasste sie es fest. Das klingt auch nicht so angenehm jetzt. Eine Stimme an seinem Ohr sagte, da freut sich wohl jemand, mich kennenzulernen. Das ist auch so ein total dämlicher Satz, ey. Wow, ja, es ist beeindruckend. Und echt mega erotisch und überhaupt nicht wörtlich ausgelutscht. Er nickte zögernd. Sie begann damit, ihn zu bewegen und presste dabei weiter ihre Brust dicht an seinen Rücken. Er stöhnte, während sie ihn unermüdlich bewegte. Ihre Brüste waren so weich und sie roch so gut, dass es nicht lange dauerte, bis er vollkommen aufgerichtet war. Ja, rein, dass dich guter Geruch erregt, das ist halt kein Wunder, wenn du öfter mal duschen würdest und Deo benutzen und deine Klamotten waschen und die Wohnung, das Haus putzen. Dann wüsstest du auch, was guter Geruch ist und musst nicht erst auf eine Mulle warten, die duftet. Sie bewegte ihn weiter, wurde sogar schneller. Er spürte, wie sich in ihm etwas aufzubauen begann. Etwas aufzubauen. Aha. Sie machte weiter und schien es auch zu spüren. Schon wieder diese telepathischen Fähigkeiten, mit denen er feststellt, dass sie es auch zu spüren scheint. Bitte. Seine Stimme kam zögernd und er atmete schwer. Er spürte, wie sie lächelte. Seine Fähigkeiten werden immer ausgeprägter. Bitte was? Er stöhnte, als ihr Griff fester und ihre Bewegung fordernder wurde. Ich kann nicht mehr. Was kannst du nicht mehr? Es zurückhalten. Diese Dialoge, in denen einfach nur Sätze aufeinander folgen. Er spürte, wie er sich seinem Höhepunkt gefährlich näherte. Sie bewegte ihn erbarmungslos weiter. Er hielt es nicht mehr aus. Plötzlich wurde er mutig und griff nach ihren Händen, nahm sie von sich, drehte sich zu ihr um und legte seine Hände auf ihren Po. Sie gab ein lustvolles Seufzen von sich, als habe sie darauf gehofft. Er lehnte sich an den Poolrand. Das ist bestimmt nicht gut für den Pool. Wir haben gelernt, dass es nur so ein Gummireifen, der mit Luft gefüllt ist. Wisst ihr, was passiert, wenn man sich an so eine Poolwand lehnt, die halt instabil ist, weil man nun die Ausmaße eines Flusspferds hat? Das, also, ja, holt euch das Bild selber in den Kopf, aber ich meine ja nur. Er lehnte sich an den Poolrand und hob sie auf sich. Das könntest du gern. Etwas so Schönes wie sie, die sich um sein Glied öffnete. Und schloss. So immer wieder so plopp, plopp, auf zu, oder was? Wie so eine fleischfressende Pflanze. Hatte er nie gespürt. Aber so schön wie es war, so schnell war es auch zu Ende. Damit war ja zu rechnen. Das hatten wir doch eben schon durchgesprochen. Er schaffte nur ein paar wenige Stöße in sie und kam zum Höhepunkt. Seine bereits enorm gesteigerte Lust und das erste Mal die Wärme einer Frau zu spüren, war zu viel. Seinen Samen spritzte er tief in sie hinein. Ach, plötzlich weiß Rainer, dass in so einer Frau Platz ist, oder was? Bei Sex im Mittelalter wusste er das nicht. Da ist die übergelaufen und jetzt ist da plötzlich ganz viel Platz in ihr drin. Sie verkrampfte. Oh, geht das schon wieder los? Sie verkrampfte, als sie es spürte und er spürte. Wie ihre enormen Erregung, das hatten wir auch eben schon, sich auf ihn übertrug. Nein, er hat die enormen Erregung, deswegen ist er jetzt auch schon am Squiddien und sie verkrampft sich, weil Gründe und es nichts ergibt einen Sinn, gar nicht. Niemals. Sie spürte, wie sein Samen sich in sie ergoss. Oh gut, das Kapitel ist zu Ende. Danke. Wie lange lese ich eigentlich schon? Es fühlt sich an wie Stunden.